gehen, wenn die Winde stürmisch wehen und sich drehen. Kannst du mit mir gehen in die höchsten Tiefen und die tiefsten Höhen? Kannst du mit mir gehen, wenn ich feige schweige wie ein leises Buch? Kannst du mich verstehen, wenn ich leide eine Seide ohne Tuch? Kannst du mit mir gehen? Darfst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Musst du mich verstehen? Kannst du mit mir gehen? Darfst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Musst du mich verstehen? Kannst du mit mir gehen? Auf dem Weg zum Ende und zum Anbeginn. Wirst du mich noch sehen? Hier in Leinfäden oder in Berlin? Meine Schuhe sind alt, doch ich hab sie erst gestern gut geputzt. Hier auf dem Asphalt stehe ich bereit, bist du auch verdutzt? Kannst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, musst du mich verstehen. Kannst du mit mir gehen, darfst du mit mir gehen. Willst du mit mir gehen, musst du mich verstehen. Oh. Kannst du mich verstehen, wenn ich mich nicht einmal selber recht versteh? Zähle leis bis 10. Bestimmt ist dann das Leben wieder schön. Ich nehm deine Hand, ihre Wärme tut mir immer wieder gut. Bin ich amüsant, wenn ich dein Weinglas fülle?